Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Gott segne dieses Wort. Bescheiden und sanft. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Matthäus-Evangelium lernen wir mehr über, was es bedeutet, bescheiden und sanft zu sein. Und unser Jesus Christus spricht hier und lädt uns ein, eben zu ihm zu kommen, wir, die wir müde sind und schwere Lasten tragen. Und es heißt hier, ich will euch Ruhe schenken. Ja, Gott segne dieses Wort. Und das ist Gottes Versprechen, dass er uns Ruhe schenkt für unsere Seele. Denn wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus dieses Joch, also alle unsere, er hat uns ja geschaffen, also unser Jesus Christus ist unser Schöpfer. Und er kennt uns bei Namen, ja, persönlich. Und alle, die wir zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, können diese Versprechen wahrnehmen. Also reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab. Und Jesus Christus hilft uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, alle Last und alles Schwere abzulegen. Und nur Jesus Christus kann das, denn das ist Gottes Wesen. Gott im Fleisch, Jesus Christus als Gott im Fleisch, ist bescheiden und sanft. Und wenn er nur durch Jesus Christus wird unsere Seele bei mir zur Ruhe kommen. Also bei Jesus Christus zur Ruhe kommen. Und der Grund, warum es nur Jesus Christus ist, der uns helfen kann, ist eben, die Grundlage ist eben seine Jesus Christus Kreuzigung, sein Tod und seine Auferstehung. Durch die Auferstehung wissen wir, dass wir hier mit Gott im Fleische zu tun haben. Und alle diese Charakteristiken, diese persönlichen Attribute, die Gott hat, in und durch Jesus Christus wahrnehmen können. Als reuige Sünder mit einem Herzen, das Christus zugewandt ist. Und so ist eben dieser Vers wirklich hilfreich. Und seid guten Mutes, markiert mal diesen Vers. Vielleicht ist das einer eurer Top 10 oder einer Top 20, also bestimmt irgendwie, oder Top 5 Bibelverse, die ihr auch auswendig lernen könnt und sprechen könnt in Zeiten der Not oder wenn ihr Sorgen, Kummer habt oder gar nicht mehr weiter wisst oder einfach auch nur Jesus danken wollt. Ja, das können wir auch. Oder wenn wir vielleicht für jemand anders beten wollen, können wir diesen Vers auch uns wieder aufrufen und sprechen. Und das gibt uns Ruhe. Das kann uns Ruhe geben und gibt uns Ruhe in Herz und Seele. Und deswegen hat uns Jesus Christus ja sein Wort gegeben. Ja, damit wir solche Bibelverse haben, die uns dann stärken. Besonders in schwierigen Zeiten, aber eben auch helfen, dass wir Dank sagen können und auch ruhige Momente mit Jesus Christus aktiv aufsuchen und Jesus Christus die Zeit geben, die wir auch brauchen mit ihm. Und das ist ein gutes Beispiel, ein guter Bibelvers hier aus dem Matthäus-Evangelium. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du bescheiden und sanft bist und dass du uns hilfst, ja, dass wir nur in und durch dich Ruhe finden für unsere Seele, Zweimal sagst du das, dass du uns Ruhe schenken willst, aber auch wirst, und dass unsere Seele bei dir zur Ruhe kommt. Erinnere uns daran. Alles andere funktioniert nicht, denn das sind Ideen, die Menschen haben, dass dieses oder jenes irgendwie zur seelischen Ruhe führt. Ist es aber nicht, denn wir wissen, dass es nur durch dich ist, dass wir Ruhe finden können. Und wie gesagt, die Wiederauferstehung hat das bestätigt. Und dadurch wissen wir, dass alles andere nicht funktioniert, denn es ist nicht Gott gegeben. Und wir danken dir hier für dein Wort, dass du bescheiden und sanft bist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.